Moin Moin, hier ist Oldenburg, deine Stadt, unsere Stadt, euer aller Stadt. Es fängt doch wahrhaftig an zu regnen, wollte ich gerade sagen, nein, an zu schneien. Und, ich muss mal ganz kurz, ist doch scheißegal, an zu schneien. Und das, ja, seit heute Morgen. Ja, heute Morgen, glaube ich, hat es angefangen und hat zwischendurch mal aufgehört. Und ja, Moment, wie viel Uhr haben wir eigentlich? 21:40 Uhr. Und ja, man kann es irgendwie richtig schwer einschätzen. Laut Wetter-App, ups, laut Wetter-App soll es diese Nacht aufhören und ja, müssen wir mal abwarten. Hier ist ein Blick aus meinem Fenster. Ups, oh, im Moment ist Gewitter, roter Gewitter haben wir im Moment und ja, da könnte man mal direkt ein bisschen Angst haben, aber naja, egal. Also, morgen ist Samstag. Wollte eigentlich heute schon zum Training fahren, aber habe mich schon beim Einkaufen fast auf die Fresse, beim Einkaufen fast auf die Fresse gelegt und deshalb da habe ich dann sein lassen, dann noch zum Sport zu fahren und ja, war auch zu spät, weil ja, wenn ich so im Fitness fahre, fahre ich so spätestens Moin Heidi, wenn ich zum Fitness fahre, möchte ich so um ja, 10 Uhr spätestens losfahren, dass ich dann um 11 Uhr da bin. Und ja, also mal gucken, wie es morgen wird. Und, irgendwie bin ich total im Popo, im Arsch und so. Ja, mal gucken, weil dem Wetter kann man auch nicht viel machen. Und naja, mein Pflegehund ist auch nicht da und habe ich erst am Mittwoch wieder und deshalb müssen wir mal schauen, was es das Wochenende noch so gibt, was es am Wochenende noch so gibt und mal versuchen jetzt ein bisschen was zu schlafen. Hallo Rita, ein bisschen was zu schlafen. Jetzt mal versuchen was zu schlafen und ja, Januar, Februar, März. Jetzt haben wir ja schon fast wieder April, ne? Und dann, ja, und dann. Ich glaube, diesen Monat werden die Uhren vorgestellt, ne? Genau, vorgestellt. Weil, ihr wisst ja, im Sommer stellt man die Möbel raus und im Winter holt man die Möbel rein. Und so wisst ihr immer ganz genau, wie ihr eure Uhren umstellen müsst. Habe aber nur Funkuhren hier, außer einer, die muss ich dann manuell umstellen. Und ja, mal gucken, wie morgens Wetter wird und versuche jetzt was zu schlafen. Holy shit, was zu schlafen und Moment, nochmal auf die Uhr gucken. Naja, 9:45 Uhr. Im Fernsehen läuft nur Müll, hab keinen Bock jetzt noch im Internet irgendwie einen Film mir rauszusuchen und ja. In diesem Sinne wünsche ich euch noch allen einen angenehmen Abend. Bleibt mir gewogen und was sage ich immer? In diesem Sinne, Oldenburg, deine Stadt, unsere Stadt, euer aller Stadt. Oder so ähnlich. Bleibt mir gewogen. Ciao.